Kundgabe 6013a. Empfangen am 31.07.1954. Verschiedene Gaben des Geistes. Der Geist aus Gott äußert sich in mancherlei Weise, denn je nach Fähigkeit, nach der geistigen Reife kann er im Menschen wirken, und auch die Wesensart des Menschen ist bestimmend, welche Gabe des Geistes ihm zuteil wird. Eine Geistesgabe zu empfangen setzt immer das Gestalten zur Liebe voraus, also eine Wandlung des Wesens im freien Willen. Es kann sich der Geist Gottes nur in ein Gefäß ergießen, das tauglich ist zur Aufnahme. Ein Gefäß, das also hergerichtet wurde, durch uneigennütziges Liebewirken zum Empfang des göttlichen Liebestrahles. Es kann keine Gabe des Geistes erwartet werden von einem Menschen, der diese Umgestaltung zur Liebe noch nicht vollzogen hat. Folglich also sind die Gaben des Geistes immer nur Auswirkung eines Lebenswandels in Liebe, niemals aber willkürlich verliehene Gaben. Sie müssen also angestrebt werden, was wohl ein jeder kann, aber selten nur getan wird. In welcher Weise nun der Geist Gottes wirksam wird, das entspricht der Aufgabe, die einem vom Geist Gottes beschatteten Menschen im Erdenleben gestellt worden ist, die Gottes Weisheit wohl erkannte als segenbringend für die Menschheit, die aber doch den freien Willen des Menschen voraussetzt. Gott weiß es wahrlich, wer ihm dienen will und wie dieser sich gestaltet, und er stellt daher den Menschen an den Platz, wo er am wirksamsten tätig sein kann. Die Menschen in der Endzeit müssen aufgerüttelt werden, weil sie völlig verflachen in ihrem Denken und daher ungewöhnlich beeindruckt werden müssen, um aus ihrer Ruhe aufgestört zu werden. Aber auch ungewöhnliche Erscheinungen haben eine ganz natürliche Erklärung. Doch was dem einen natürlich erscheint, ist dem anderen unfassbar, weil er geistig blind ist. Diesen Blinden im Geist also wird ein Sehender gegenübergestellt, ein Mensch, der sich von seiner Erdgebundenheit lösen kann und gleichsam entrückt wird in das geistige Reich und der aus diesem geistigen Reich zurückkehrt zur Erde mit einer Gabe, die irdisch nicht gewonnen werden kann. Er wird mit Kräften arbeiten, die ihm unmöglich Scheinendes möglich machen. Er wird durch das Wort Kranke heilen können oder hellschauend in die Zukunft zu blicken vermögen. Er wird tiefste Weisheit besitzen und also auch den Mitmenschen vermitteln können. Oder ihm wird offenbar sein, was den Menschen sonst verhüllt ist. Er wird in fremden Sprachen reden können. Es wird sichtlich das Wirken des göttlichen Geistes zutage treten. Doch nur dann, wenn es gilt, die Seelen der Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Denn der Geist Gottes wirket nur geistig auf die Menschen, niemals aber, um irdische Interessen zu fördern. Es wird also der Besitzer einer Geistesgabe immer ein Arbeiter im Weinberg des Herrn sein. Er wird durch diese Gabe ein Vertreter Gottes auf Erden sein, der sein Reich aufbauen und vergrößern will und sich dies zur Lebensaufgabe gesetzt hat. Nur durch diese bereitwilligen Diener Gottes wird sich sein Geist äußern, den Mitmenschen erkenntlich, wenngleich ein jeder Mensch erfüllt sein kann mit seinem Geist und also auch hell und klar erkennt und befähigt ist, seiner Erkenntnis den Mitmenschen weiterzugeben. Sie können jedoch immer nur bedacht werden, ihrem Willen entsprechend. Und Bedingung zum Empfang einer offensichtlichen Geistesgabe ist, dass sie arbeiten wollen für Gott und sein Reich. Denn Gott will sich durch Menschen der gesamten Menschheit offenbaren. Gott will erkannt werden in seinem Wirken. Und darum muss sich ein Mensch als Mittler finden, solange Gott selbst nicht den Menschen entgegentreten kann, solange Unglaube und geistige Blindheit dieses völlig ausschalten. Und so geht daraus hervor, dass Gott selbst dich offenbart durch seinen Geist, der durch einen Menschen sich äußert, wenn es gilt, die Menschen zum Glauben zu führen, ihnen Licht zu geben, ihre Augen zu öffnen für das Licht, das von oben auf die Menschen herabstrahlt. Wenn es gilt, den Menschen den Zweck ihres Erdenlebens vorzustellen und den Weg zum Ziel zu erleuchten. Alle Gaben des Geistes haben nur den einen Zweck, auf die Seelen der Menschen einzuwirken in göttlichem Sinn. Dann werden Kräfte in einem Menschen ausgelöst, die sichtlich ein göttliches Einströmen bezeugen, das Einströmen einer Kraft, die in Gott ihren Ausgang hat, die Kraft des göttlichen Geistes. Amen.